Tralalala. Mir geht es gut, denn heute ist mein schönster Tag. Ich habe Geburtstag. Und einmal im Jahr, da werden meine Wünsche wahr. Ich habe Geburtstag. Mit meinen Freunden feier ich ein tolles Fest. Wir spielen zusammen. Ich freue mich schon, denn um 3 Uhr geht es los. Wenn sie alle kommen. Tra-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Ich habe Geburtstag. Also, natürlich freut sich jeder Geburtstagsschlumpf über all die tollen Geschenke an diesem Tag. Aber ganz besonders gern haben wir alle die Schlacht, na, mit den Schokoküssen. Mir geht es gut, denn heute ist mein schönster Tag. Ich habe Geburtstag. Und einmal im Jahr, da werden meine Wünsche wahr. Ich habe Geburtstag. Mit meinen Freunden feier ich ein tolles Fest. Wir spielen zusammen.